Deutschlandfunk, Radionacht. Es gibt Jazz in der Radionacht. Heute im Deutschlandfunk noch bis 6 Uhr. New Jazz im Sauerland. Kürzlich aufgetauchte Aufnahmen von den großen Festivals auf Burg Altena und in der Balverhöhle, im Studio weiterhin Karl Lippegaus. Und hier sind sie, lang erwartet damals, der große Auftritt von Brötzmann, Van Hove und Benning. Fulminante Bühnenshow lieferten Brötzmann, Van Hove, Benning an jenem Samstag, den 27. Juli 1974 in der großen Balver Höhle. 12 Meter hoch ist diese Höhle, von der wir eingangs gesprochen haben. Herrn Benning riss immer wieder das Publikum zu explosivem Lachen hin. Und das gehörte damals im Jazz auch dazu. Diese frei improvisierte Musik hatte Hochkonjunktur. Aber eigentlich hätte man nicht von Free Jazz sprechen sollen, sondern vielleicht, aber das ist ein viel zu langes Wort, Collage improvisiert in Echtzeit. Benning kam am nächsten Tag, am Sonntag, dann nochmal auf die Bühne mit seinem langjährigen Partner am Klavier, Mischa Mengelberg. Mengelberg wurde am 5. Juni 1935 in Kiew in der Ukraine geboren und ist der Sohn des bekannten niederländischen Dirigenten Karel Mengelberg, der selbst wiederum ein Neffe des legendären Dirigenten Wilhelm Mengelberg war. Ende der 30er Jahre war die Familie zurück nach Holland gezogen und der junge Mischa begann mit 5 Jahren Klavierunterricht zu nehmen, studierte später kurz Architektur, dann in Den Haag am Königlichen Konservatorium von 1958 bis 1964. Er gewann viele Preise bei Jazzfestival und schloss sich, wie auch sein späterer Freund und Weggefährte Peter Brötzmann, der Fluxusbewegung an. Mengelbergs frühe Einflüsse, die aber immer wieder in seinem Spiel auftauchten, waren Ellington, Monk und John Cage, dessen Darmstädter Kurse er besuchte. Vielleicht noch ein kleines optisches Aperçu. Ich war damals beim Konzert dabei und wir haben viel gelacht über die berühmte Zigarette von Mischa Mengelberg, denn er hatte immer eine Zigarette im Mundwinkel, nahm sie aber nie beim Spielen ab, sondern ließ sie ganz lange brennen, die Asche wurde immer länger und wenn die Asche dann endlich fiel, applaudierte das Publikum. Hier ist ein Ausschnitt aus dem Auftritt von Mischa Mengelberg Klavier und Han Benning Drums und Percussion. Micha Mengelberg, Klavier, und Han Benning, Drums, Percussion, 1974 beim New Jazz Meeting in der Balver Höhle. Jetzt haben wir noch eine Band bis zu den 5 Uhr Nachrichten, die wir noch vorstellen können, und zwar eine All-Star-Band aus Polen. Der Veranstalter des Meetings, Karl-Heinz Klüter, hatte damals sehr gute Beziehungen zu Polen, das für mich Mitte der 70er Jahre eines der interessantesten Länder für Jazz überhaupt in Europa war. Und das ist wirklich eine All-Star-Band, die wir jetzt erleben. Am Schlagzeug Janusz Stefanski, am E-Piano Adam Makowicz, Saxophon Zbigniew Namislowski, Trompete Thomas Stanko und an der Geige der große, unvergessene Zbigniew Seifert, der viel zu früh, nur 5 Jahre nach diesem Konzert, verstarb. Der Polish Jazz Summit 1974 in der Balver Höhle im Sauerland. Thank you. Thank you. Thank you. Der Polish Jazz Summit 1974 live in der Balver Höhle. Thomas Danko Trompete, Zbigniew Namislowski Saxophon und elektrisch verstärktes Cello, Zbigniew Seifert E-Violine, Adam Makowicz Klavier und Janusz Stefanski Schlagzeug. In der letzten Stunde nach den Nachrichten das Gary Burton Quintett mit Pat Metheny.